Hallo, guten Tag. Guten Hallo, Tag. guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özyuvalı. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen heute Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung? Ja, klar. Ja. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten und dann können wir weiterführen. Wie heißen Sie? Ja, ich heiße Wiebke Albrecht. Dirke Albrecht. Wiebke. Könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Ja, okay. Wie Wilhelm, I wie Ida, E wie Emil. Bitte langsam. Ja, D. okay. Wie Wilhelm. Ja, okay. I wie Ida, Ja. E wie Emil, B wie Bertha, Ja. K wie Kaufmann, E wie Emil. Ja. Und mein Nachname buchstabiert sich A wie Anton, L wie Ludwig, B wie Bertha, R wie Richard, E wie Emil, C wie Cäsar, H wie Heinrich und T wie Theodor. Albrecht, ja. Albrecht, ja. Frau Albrecht. Ja, genau. Frau Albrecht, wie alt sind Sie? Ich bin 1,68 Meter groß. Wie alt sind Sie? Entschuldigung, ich bin 45 Jahre alt. Wann geboren? Wann sind Sie geboren? Ja, ich bin am 14.10.1978 geboren. 14.10.1978. Achtundsiebzig. 78. Okay. Wie viel wiegen Sie, Frau Albrecht? Ich wiege 86 Kilo. 86. Wie groß sind Sie, Frau Albrecht? 1,68 Meter. 1,68 Meter. Wenn ich richtig verstanden habe. Okay. Frau Albrecht, was führt Sie zu uns heute? Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Doktor, ich habe plötzlich ganz starke Schmerzen hier, rechts in der Flanke. Ich weiß gar nicht, wie ich sitzen oder liegen soll. Seit wann haben Sie diese Schmerzen, Frau Seit Albrecht? etwa 1,5 Stunden, Herr Doktor, und es wird immer schlimmer. 1,5 Stunden. Frau Albrecht, diese Schmerzen plötzlich angefangen Ja, und wann? ganz, Ja, ganz plötzlich, von einer Sekunde ganz auf die plötzlich. andere. Und dann die Schmerzen sind aktuell dauerhaftig oder krampfhaftig oder kommt Ja, und geht weg. sie gehen nicht weg, Herr Doktor. Sie werden nur immer stärker, wie ich Immer gesagt habe. stärker. Ja. Dauerhaft immer da. Ja. Okay. Wie ist Ihr Schmerzen? Wie beschreiben Sie? Stechend, sehend, Ich würde dumpf, sagen, krampfartig. stechend, ja, und kolligartig kann ich sagen, krampf. Stechend und kolikartig, auch wellenförmig. Wie Schmerz. wehen, Ja. kolligartig, wie wehen. Es kommt in Wellen, dann wieder ganz stark. Okay. Frau Albrecht, wie stark sind Ihre Schmerzen? Wie beschreiben Sie auf einer Schmerzskala, wobei 0 ist kein Schmerzen, sind sehr, sehr starke Schmerzen. Wie beschreiben Sie diese Schmerzen? Mindestens 7, Herr Doktor. Vielleicht sogar Mindestens, mehr. ja, mindestens 7 auf einer Schmerzskala. Ich verstehe. Frau Albrecht, wenn ich richtig verstehe, Sie haben sehr, sehr starke Schmerzen und brauchen Sie ein Schmerzmittel oder können Sie einigermaßen bis zum Ende aushalten, oder? Nein, doch, ich brauche, ich denke, lieber Ich eine kann Schmerz. Ihnen Ja. ein Schmerzmittel geben. Und Frau Albrecht, haben Sie noch eine Allergien gegen etwas, zum Beispiel Medikament, Tier oder Staub? Besonders gegen Medikament Nein, ich habe haben nur Sie vielleicht. Unverträglichkeiten, keine Allergie habe ich. Okay. Vorher haben Sie dagegen ein Medikament eingenommen, oder? Nein, ich Zum wüsste Beispiel. gar nicht, was ich nehmen soll, Ja, Herr Doktor. okay. Okay, ich gebe Ihnen einen Schmerzmittel. Okay, Ich danke. rufe sofort an die Krankenschwester an. Okay. Können wir weiterführen, oder? Ja, Frau Albrecht, natürlich, Herr ja. Doktor. Das ist ja. Okay. Frau Albrecht, gibt es noch etwas gleichzeitige Beschwerden, oder? Gleichzeitige Beschwerden. Zum Weiß Beispiel nicht, was Sie damit meinen, aber ich fühle mich auch total fiebrig, Herr Doktor. bisschen fiebrig. Nein, ja, total fiebrig, nicht ein bisschen. Total fiebrig, ja. Ich fühle mich Ich total fiebrig, verstehe. aber ich habe es nicht gemessen. Nicht gemessen. Und ich bin Okay. ganz verschwitzt. Keine Sorge, wir werden das alles nicht gemessen. Okay. Frau Albrecht, habe ich vergessen, diese Frage stellen. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, in den rechten Unterbauch. Und Es rechten sieht Unterbauch. richtig, ja. Rechten Unterbauch. Okay. Außer gibt es noch andere Beschwerden? Vielleicht zum Beispiel Schüttelfrost, Schweißausbruch. Wie fühlen Gesagt, Sie sich? bin Ja. ich ganz verschwitzt. Ist das, ich weiß nicht, ob es für Sie wichtig ist. Fühlen Sie sich nur fiebrig? Ja, okay. Ich bin ganz verschwitzt. Ja, okay. Frau Albrecht, haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Ja, mir ist ein bisschen übel, Herr Doktor. Nicht ein bisschen. Ja. Mir ist richtig schlecht, Herr Doktor. Richtig schlecht. Ja. Ja. Sehr. Ist Ihnen übel? Und Erbrechen? Keine Erbrechen. Noch kein Erbrechen. Ich, ja. Übelkeit. Seit gestern. Ja, oder? Warum Seit gestern? anderthalb Stunde. Ja. Oder? Frau Albrecht, haben Sie noch andere Probleme beim Wasserlassen? Beim Wasser lassen. Haben Sie eine Veränderung bemerkt, Farbe oder Der, Riecht mein oder Urin ist dunkler, Herr Doktor. dunkler? Fast, ja, fast rötlich. Urin ist dunkler. Fast rötlich. Rote Rötlich. Farbe, hat Ja, rote Farbe, ja. rote Farbe. Haben Sie Diese Befunde heute bemerkt, oder? Heute bemerkt. Ich In habe heute bemerkt. den, ja. Haben noch Probleme bei. Könnte es sein, Blut sein, Herr Doktor? Ja, natürlich kann sein. Kann sein, Gott. aber wir werden alles überprüfen. Nach Ja, den es sah Gespräch. irgendwie komisch aus, ja. Vorher haben Sie ähnliche Situation bemerkt beim Wasserlassen, oder? Mein Wasserlassen oder meinen Sie die Erstmal haben ganzen Sie. Beschwerden? Nein, Farbe Veränderung beim Urin. Das habe ich nicht Haben Sie bemerkt. nur heute bemerkt? Vorher haben Sie gar nicht bemerkt, diese Nein, sorry, Befunde. das habe Ja, ich nicht okay. bemerkt. Ja. Okay. Haben Sie noch Probleme beim Stuhlgang? Nein, Herr Doktor. Nein. Wie ist Ihr Appetit? Ich habe kaum Appetit, Herr Doktor. Gar keinen. Ich könnte nichts Keinen essen. Appetit, nicht Ja, mehr. nichts essen. Ich könnte nichts essen. Okay. Wie viel Wasser trinken Sie täglich? Gibt Wie es eine Wasser? bestimmte Ich habe Menge nicht oder? gerechnet, aber nicht so Nicht viel. so viel oder? Oder vielleicht nicht ausreichend, aber vielleicht ein Liter. Aber außer Wasser habe ich Tee oder Kaffee getrunken. Meistens täglich Kaffee oder Wasser trinken Sie. Ich kann nicht rechnen, Herr Doktor. Ich habe viel Schmerzen. Ja, Aber ich okay. denke, ich trinke nicht ausreichendes Wasser. Ich würde gerne wissen, ja, wie ernähren Sie sich? Am Normal. meisten Fleisch oder Gemüse oder Veganer oder? Normal ernähre ich, Herr Doktor. Normal, wie Was ist Ihre normale? Zum Beispiel täglich essen Sie Fleisch, oder? nein, nicht täglich, aber alle 2 Tage Fleisch oder Fisch oder ja, nicht. Okay, ich verstehe. Frau Albrecht, Aber ja, ja, bitte, ich habe, ja, wie bitte. gesagt, habe ich, wie gesagt, habe ich Unverträglichkeiten, Herr Doktor. Gluten, ja, Unverträglichkeit. Ja, Glutenunverträglichkeiten. Glutenunverträglichkeit. Glutenunverträglichkeit habe ich und dann bekomme ich krampfartige Bauchschmerzen. Und auf fetthaltiges Essen muss ich auch verzichten. Außer dieser ernähre ich mich normal. Oh, Aber sagen. ja, darauf muss ich achten, natürlich. Ja, okay. Ich habe das notiert. Danke für die Information. Sehr Nein. wichtige Information für uns. Und Frau Albrecht, leiden Sie irgendwelche chronische Erkrankungen, zum Beispiel arterielle Hypertonie oder Zuckerkrankheit, oder gibt es noch etwas? Chronisch, ja, chronisch habe ich seit 20 Jahren Morbus Crohn, Herr Doktor. Morbus Crohn, Ja. 20 Jahre Morbus Crohn. Und haben Sie schon regelmäßig kontrollieren Ja, natürlich. bei Ihrem Arzt? Ja. Ja. Und vielleicht möchten Sie wissen, vor 10 Jahren wurde mir ein Teil des Dünndarms entfernt. Weswegen? Ja, das deswegen. Ja, seit wann haben Sie gesagt? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Seit 20 Jahren haben Sie Morbus Crohn Ja. bekannt. Und dann vor 10 Jahren wurden Sie einmal operiert wegen Morbus Crohn. Ja. Wenn ich richtig verstanden habe. Frau wissen Sie, was hat da bei der Operation gemacht? Wie bitte? Was wurde bei dieser Operation durchgeführt? Nasıl? Ben hiç verstehen artık ya bu Darm Frau. enfernt oder? Was Bir kez würde zaten Sie bei Ihnen geben? ein Teil des Dünndarms entfernt. Anteil des Darms. Dünndarms. Dünndarms. Ja. Danke. Nicht Dünndarms, ama Okay. Dünndarms. Das war komplikationlos oder haben Sie etwas? Yani, zum Glück war es keine Komplikation. Okay. Gibt es noch andere Operationen oder chronische Krankheiten? Nein, Nicht nicht. bekannt. Okay. Okay. Ich habe das notiert. Und Frau Albrecht, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Je Vegan. nach ja je nach şu meine ich Morbus Crohn şu nehme ich Budesonid. Aber die genaue Dosis weiß ich gerade nicht, Herr Doktor. Ja, Budesonid, nur Ja. bei Schub. Je nach Schub, ja. Ja, je nach Schub, okay. Ja. Und manchmal Mineralstoffe. Gibt es etwas besonderes Stoffe? Zum Beispiel Kalzium, Magnesium? Ja, gemisch. Gemisch, okay. Es gibt Keine bestimmten Präparaten. Ja. ja, Stoffe, okay. Man kann einfach bei DM oder bei Rossmann kaufen. Ja, allgemein Vitaminstoffe nehmen Sie. Okay. Ich notiere. Haben Sie schon gesagt, Sie haben eine Glutenunverträglichkeit? Haben Sie noch Allergien gegen etwas? Wie gesagt, habe ich keine Allergie, Herr Doktor. Ja, Ich okay. Ich nicht habe am Anfang gegen gesagt. irgendwelche. Ja. Okay. Sind Sie voll geimpft, Frau Ja, Albrecht? Ja. auch gegen Corona bin ich geimpft. Okay. Haben Sie in der Last in der letzten Zeit irgendwohin gereist? Haben Sie in der Last Nein. Reise gemacht, oder? Nein, Herr Doktor. Nein. Okay. Frau Albrecht, rauchen Sie? Ja, Doktor, niemals. Niemals. Super, Ja. super. Gut zu wissen. Gut zu hören. Frau Albrecht, trinken Sie Alkohol? Nein. Gar nicht. Auch nicht, kein Alter. Super. Ja. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Haben Sie einmal schon Drogen ausprobieren oder? Nein, Herr Doktor, sehe Nein. ich so aus? Nein, nein, gar nicht. Das ist eine Routinefrage, Frau Albrecht. Bitte nehmen Sie persönlich. Das sind keine allgemeinen Fragen. Frau Albrecht, leben Ihre Eltern noch? Ja, leben Sie noch? Aber sie haben manche Probleme, gesundheitliche Probleme. Mein Was für Vater ein hatte vor 2 Jahren Covid. Seitdem hat er Lungenprobleme und bekommt bei jeder Bewegung Luftnot. Herr Doktor. Lungenfibrose Ich weiß nicht, war Ihrem wie Sie Vater meinen, bekannt oder? aber Ja, Lungenprobleme hat er. Lungenprobleme. Aber beim Bewegung braucht er immer Ja, Sauerstoff ja. oder? Ohne Nein. Sauerstoff kann oder ja, er muss immer Pause Okay, machen ich verstehe. Okay, ich habe oder das notiert. jeder Be das belastet uns sehr, Herr Doktor. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Es tut mir leid. Und bei der Mutter gibt es irgendwelche Sie hat chronische Erkrankung? Ja, sie hat Seit Jahren auch Darmentzündung, Herr Doktor. Seit Jahren. Seit Jahren. Ja, Darmentzündung. Darmentzündung. Gibt es Ja, die ein. Ärzte nennen das, ich denke, Colitis ulcerosa. Ja, bestimmte Diagnose ist Colitis ulcerosa bei Ihrem. Ja. Okay. Colitis ulcerosa. Haben Sie Geschwister? Ja, meine Schwester ist, sie putzt ständig, Herr Doktor, zwanghaft. Alles muss sauber sein. Zwanghaft. Ja, Schwestern. das belastet uns auch sehr. Zwangsstörung. Was für eine Krankheit ist das, Herr Doktor? Sie beschreiben eine Zwangsstörung bei Ihrer Schwester. Zwangsstörung ist eine psychologische Problem. Ja, am besten, es wäre besser, wenn Sie eine Spezialistin oder eine Psychologin einen Termin vereinbaren oder besprechen Okay. können. Das machen wir ja, Herr Doktor. Ja. Danke Okay. für Ihre Empfehlung. Frau Albrecht, was machen Sie beruflich? Ich bin Entschuldigung. Ich bin Gärtnermeisterin, Herr Doktor. Ich arbeite in Gärtnerei. Gärtnerei. Gärtnerei, Entschuldigung, ja. Gärtnerei. Okay. Sind Sie verheiratet, Frau Albrecht? Ja, Herr Doktor, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, einen Sohn. Er ist Einen Sohn. 16 Jahre alt und gesund. Ist er gesund? Ja, gesund. Alles gut. Frau Albrecht, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen an mich? Was habe ich denn wahrscheinlich, Herr Doktor, oder was planen Sie für mich? Ja, Oder was habe Frau ich jetzt? Albrecht, ja, habe ich denn einen Verdacht auf Harnstein-Leiden. Aber das ist nur eine Vermutung unter uns. Dann können wir ein paar Untersuchungen durchführen. Ich werde bei Ihnen zuerst eine körperliche Untersuchung durchführen und dann werde ich einen Blut für das Labor abnehmen und dann ich plane einen Bauchröntgen und dann einen Bauchultraschall. Oh Gott, oh Gott, was heißt das? Was heißt das? Was meinen Sie? Ultraschall oder Ultraschall, Röntgen? ja. Ja, Ultraschall. Ultraschall ist eine sehr, sehr moderne Untersuchungsmethode. Schmerzfrei. Ultraschall ist schmerzfrei Okay, und ja, störungsfrei. Ja. Hauptsache, es tut nicht weh. Danke. Ja, bitte. Machen Sie weiter, Herr Doktor. Okay. Und dann bitte warten Sie hier und dann ich werde mit Herr meinem Doktor, Oberarzt ja, sprechen aber und ja, mein Mann ist auf Geschäftsreise und mein Sohn ist allein zu Hause. Ich muss ihn eigentlich von der Schule abholen. Ja. ja, gibt es jemand, das Ihnen helfen kann? Okay, ich überlege, Herr Doktor. So. Wenn nicht, Ich bin ein bisschen verwirrt, ja, weil ich wenn nicht, hier bleiben soll, bin ich ein bisschen verwirrt. Danke. okay. Ich kann unsere Sozialdienst anrufen für Sie. Nein, ich Machen Sie brauche selbst. nicht. Ich kann selbst erledigen. Okay. Danke, Herr. Okay. Bis dann. Link. Özgür hier. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Ich bin Frau Bitte. Müller aus dem Labor. Ja, Frau Müller. Bitte schön. Frau Gerhild Frau Gerhild. hat Thrombozytenwerte Ja. 15.200 pro Mikroliter. 15.000 200 pro Mikroliter. 200 pro Mikroliter. Mikroliter, ja. Ja, danke für die Information, Frau Müller. Schönen Tag. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Schön. Herzlich willkommen, Herr Özyurlu. Ja, guten Tag, Frau Oberstin. Woher kommen Sie, Herr Özyurlu? Ja, ich komme aus der Türkei. Ich lebe jetzt circa 3 Jahren in Deutschland. Ich wohne in Warum Gladbeck. sind Sie in Deutschland gekommen? Deutschland gekommen. Auf politischen Gründen. Warum laufen Sie? Das ist komisch. Wie bitte? Finden Sie komisch, diese Situation? Ja, ist sehr komisch, aber ja, aber das ist so. Okay, ich Leider. verstehe. Okay. Sind Sie normalerweise in der Türkei, sind Sie Facharzt? Ja, ich bin in der Türkei als Urologie-Facharzt tätig. Bei einem Krankenhaus und circa seit 10 Jahren bin ich Urologie-Facharzt. Aber circa 3 Jahren bin ich arbeitslos. Ich lerne Deutsch und ich möchte wieder in Deutschland als Arbeit. Würden Sie wieder als Urologen arbeiten oder möchten Sie in anderem Bereich arbeiten? Ja, natürlich möchte ich wieder in Deutschland als Urologin arbeiten. Ja, habe ich viele Forschung, besonders bezüglich Uro-Onkologie. Und dann möchte ich weiterfahren mit meinem Forschung. Okay, verstehe. Was haben Sie heute für uns? Es geht um, ich habe eine neue Patientin, die Frau Wiebke Albrecht, 45 Jahre alt, geboren am 14.10.1979, 1,68 Meter groß und 86 Kilo. Frau Albrecht stellt sich heute bei uns wegen seit 1,5 Stunden plötzlich angefangene starke Schmerzen im rechten Flank. Und die Schmerzen sind dauerhaftig und stechend und kolikartig. Nach Angaben der Patienten sind die Schmerzen wellenförmig und kolikartig. Die Schmerzintensität liegt bei 7 von 10 auf einer Schmerzskala. Als Begleitsymptome, sie beschreibt, dass sie fühlt sich immer fiebrig. Und seit 1,5 Stunden hat sie Übelkeit, aber ohne Erbrechen. und die Harst, die hat schmerzhaftige Wasserlassen. Und bei der vegetativ anamnestisch ergab sich Urin üste Seite anderthalb Stunde dunkler. Sie hat eine rote Urin und Was bedeutet rote Urin? rote Urin Hämaturin. Also, Sagen Sie, Hämaturin. Hämaturin, Entschuldigung, Hämaturin. Bei der Gibt Vorerkrankungen, es noch andere Beschwerden bei Masalası? No Hämaturin? Hämaturin und sie beschreibt schmerzhaftige Wasserlassen. Was bedeutet schmerzhaftige Dizuri. Wasserlassen? Dizuri. Wie oft geht sie zum Wasserlassen? Wie viel Urin hat sie? Wissen Sie? Ja, ich habe nicht gefragt, wie viel die Patient war ein bisschen stressig und ja. Ja, ich verstehe. Aber wenn Patienten eine Mixtion-Beschwerde hat, dann sollen Sie andere bezüglich Miktionsbeschwerden Fragen stellen? Ja? Wie oft gehen Sie? Okay. Ich möchte fragen, aber die Patientin war ein Ja, bisschen ich verstehe. Sie eher, ja, ein bisschen sie gestresst und hat ruhig. sehr starke Schmerzen Ja, trotz Medikamenten, ja. wegen der Schmerzen. Ja, nicht gesagt, aber eigentlich habe ich gefragt, aber. Ja, Vorerkrankung, sie beschreibt eines Morbus Crohn seit 20 Jahren. Ist das wichtig Ja, für uns? natürlich, sehr, sehr, sehr wichtig. Warum? Meine Verdachtsdiagnose ist Harnstein. Und ja, natürlich Gibt Morbus. es einen Zusammenhang zwischen Morbus Ja, Crohn natürlich. Ja, bei dem Morbus. Harnleiterstein? Morbus Crohn ist ein prädisposant Faktor, prädisposant Erkrankung für die Harnwegstein. Warum? Weil bei dem Morbus Crohn im betroffene Teil ist dünn, Ileum, des Teil Dünndarfs. Ileum ist zuständig mit Fett und Kalziumabsorption. Und wegen dieser Probleme, Ileum hat nicht gut Kalzium und Fettsäure absorbiert. Und deswegen in Dünndarm Konzentration des Fett und unverdauernde Fettsäure sehr hoch. Deswegen verbinden mit Oxalat. Fettsäure verbinden mit Oxalat und dann Kalzium wird im Darm frei. Deswegen im Blut Kalziumkonzentration wird sehr hoch. Beim in Nephron oder tubulären Kanal wird immer ein Kalziumoxalatkristall besteht. Deswegen diese Kristall verursacht einen Stein. Okay. Und Sie können weitermachen, machen. Okay, vor 10 Jahren wurde bei Ihnen eine Darmentfernung durchgeführt. Darmentfernung, total alle Darm entfernt. Ein Teil eines Teiles, Darmentfernung, Dünndarmentfernung durchgeführt. Nicht totales, nur eines Teils. Ich denke, nur eines Teils Ileum. Als Medikamentös nimmt sie bei der Schub Budesonid. Bei der Schub und ein paar Mineralstoffe Tabletten ein. War in eine Allergie nicht bekannt. Sie hatte eine Glutenunverträglichkeit gegen fetthaltige Essen. Und Glutenunverträglichkeit und gegen Unverträglichkeit gegen abfettiges Essen, ja, oder? gegen abfettiges Essen. Ja, ich dachte, Gluten und fetthaltige Essen und Unverträglichkeit ganz anders. Sie ist voll geimpft, keine Reise. Gesichte, Nox und Konsum, Alkohol, Nikotin und Drogenkonsum würde verlangt. Vater, bei der Familienanamnese ergab, bei der Vater leidet an chronische Lungenkrankheit, aber die bestimmte Diagnose nicht bekannt. Die Mutter leidet an einer Darmentzündung. Sie beschreibt das Colitis ulcerosa und bei der Schwester eine Schwanzstörung bekannt. Sie ist Gärtnerin. Sie hat schon eine Psychiaterin besucht. Ich habe nicht gefragt. Aber ich empfehle Ihnen einen psychiatrische Konsil Ja, dann sagen Sie Menschen. Verdacht auf Zwangsstörungen. Sagen Sie nicht direkt Zwangsstörungen. Ja, Verdacht auf Zwangsstörung. Ja, okay. Momentan hat sie keine bestimmte Diagnose. Ja, ich verstehe. Die Danke. Frau beschwert über ihre Schwester Beschwerden. Sie möchten alle sauber machen. Sie beschäftigt tagsüber mit sauber zu machen. Aber sie hat momentan keine Psychiater besucht. Deswegen wissen wir nicht genau, ob sie eine Zwangsstörung hat. Manche Leute ist sehr, sehr manche Leute möchte sehr sauber sein, aber trotzdem haben sie keine Zwangsstörungen. Ja, deswegen Ja, sagen wir nicht. darf ich so sagen? Ja, sie berichtete, dass bei ihrer Schwester hat eine Schwanzstörungen. Nein, du kannst einfach sagen, bei der Schwester Verdacht auf Zwangsstörungen. Ja, Ja, das bei der bedeutet, Schwester Verdacht. Ja, ich okay. weiß es nicht genau, aber ich Bei der vermute. Schwester Verdacht auf Schwanzstörungen. Und ganz kurz, sehr, Ja, sehr ganz kurz. kurz. Ja, vielen Dank für die Information. Bei der Schwester Verdacht auf Schwanzstörungen Ja, gibt. bei der Vorerkrankungen ergab sich Verdacht auf Zwangsstörungen bei der Schwester, ulcerative Colitis bei der Mutter und Verdacht auf Lungenfibrose beim Vater. Ja, ich werde da Eine drin, in wofür einem sind Satz wir? sagen Sie alle Ja. Familienanamnese. Die Familienanamnese ergab bei dem Vater Verdacht auf Lungenfibrose, bei der Mutter Verdacht auf Colitis Nein, sie sagt ulcerosa, ulcerativ kolitis ulcerativ ulcerosa. Colitis oder Verdacht auf Darmentzündung. Nein, nein. Nein. Ihre Okay. Patientin sagt direkt Ja, sagt er. kolitis ulcerosa. Ja. Dann sie brauchen keine Verdacht. Okay. Ja, und bei der Schwester Verdacht auf Schwangerschaftsstörung. Ja, sie ist Gärtnerin, verheiratet. Sie hat einen Sohn. Der Sohn ist gesund. Und aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Urolithiasis. Differentialdiagnostisch kommen Pyelonephritis und ein akutes Schub des Morbus Crohn. Ein akutes. Sind Sie jetzt im Wechseljahr? Nee, sie ist Wie alt sind Sie? 45 Jahre alt. Wann hatten Sie das letzte Monatsblutung? Habe ich nicht gefragt. Ja. Hat sie Beschwerde im gynäkologischen Leider habe ich nicht gefragt, diese Frage. Ich weiß es Aber nicht. Ja. ja. Aber was denken Sie? Diese Fragen sind, ob diese Fragen wichtig ist oder? Differentialdiagnostisch, ich habe den Pyelonephritis gedacht, ja, wegen einer Infektion. Diese Weise ist sehr wichtig, ja, regelmäßig Periode gehabt oder ja, eine chronische Infektion oder gibt oder nicht, ja. Haben Sie meine Frage gehört oder Ja. verstanden? Meine Frage ist so: Gynäkologische Anamnese ist bei dieser Falle wichtig, oder? Ja, Sie ist 45 Jahre alt. für die Nierenstein, das ist nicht wichtig. Nein, Das ist nicht korrekt. bezüglich ihrer Beschwerden. Sie hat Flankenschmerzen, aber die Ja. Schmerzen strahlen in den Unterbauch, rechten Unterbauch aus und rechten Ja, Unterbauch Schmerzen. eine gynäkologische Pathologie, für eine gynäkologische Pathologie. Ja, ich dachte, Deswegen normalerweise gynäkologische Anamnese ist nicht wichtig. Bei alle Fälle, aber bei Urolithiasis, bei Appendicitis ist wichtig, weil wegen die Beschwerden. Ja, Ja? Sie haben recht. Ich muss das Deswegen sollen Sie nicht vergessen, und diese Frage. dann ja normalerweise die Steinschmerzen ist immer kolikartige. Der Patient sagte, meine Schmerzen ist dauerhaftig. Deswegen der muss der Arzt oder Ärztin diese Frage stellen. Dauerhaftig Schmerzen bei der Nierenstein oder Harnwegstein nicht bekannt. Nicht möglich. Ja. Bei Harnwegstein Schmerzen ist immer kolikartig. Das muss Aber immer. kolikartig bedeutet ja manchmal so sehr sehr sehr stark und manchmal sehr wenig, aber trotzdem kann man immer Schmerzen haben. Manchmal Nein, ein, nein, nein. zwei. Bei der Renal-Kolik intermittent in der Zwischen, die Patient ist ganz normal, ohne Schmerz. Okay. Ohne Schmerz, ja. Dann wieder kommt eine neue Attack und Schmerzen war sehr hoch, aber inzwischen dem Attacke, die Patient ganz normal und Schmerzskala war null. Okay. Aber gibt Ja, es Sie sind Facharzt. dauerhaftige Hämaturin? Dauerhaftige Hämaturin, aber Schmerzen nicht dauerhaft. Aber ja, Sie haben recht, gynäkologische Anamnese ist sehr wichtig. Okay. Also immer fragen. Welche weitere Diagnostik möchten Sie durchführen? Meine Differentialdiagnostik kommen ein Pyelonephritis und akute Schub des Morbus Crohns. Und bei der Prozedere, ich werde zunächst eine körperliche Untersuchung machen und dann werde ich Blut für das Labor abnehmen. Bei der Blutlabor werde ich Blutbild, Leber- und Nierenwerte und CAP und Entzündungswerte und Urinstatus sowie eine Urinstatus und eine Urinkultur überprüfen. Noch weitere diagnostisch werde ich einen Röntgenbauch und einen Bauch Ultraschall empfehlen. Sowie eine urologische Konsil werde ich anfordern. Gegebenenfalls eine CT ohne Kontrastmittel durchführen, veranlassen. Und bei der Therapie als initial erste Maßnahme ist Furosikid empfehle und zweite Analgetikum und Antiemetikum empfehle ich Ihnen. Und gegebenenfalls, wenn die Urinkultur positiv ist, Antibiotikum geben könnte. Dann, ja, alles in so. Weitere Diagnostik, weitere Prozedur ist eine urologische Prozedur. Und Sie sind Urologe. Deswegen erwarte ich von dir weitere Therapie. Ja, weitere Therapie. Weitere Therapie ist, wenn Wenn Sie diese Falle bekommen, in der Prüfung, sagen Sie alle und ja. bekommen Sie viele Ja. Fragen, weil Sie Urologen, Urolog sind. Hier Ja. ist, wenn meine Verdachtdiagnose bestimmt ist, eine Harnleiterstein. Aber erste Schritt ist, wo steht der Stein? In Niere oder in Harnleiter oder in Blase oder im Urethra? Wo ist sehr wichtig. Ja. Zum Beispiel in Niere, in der Niere, aber wo? Apropos, Mittelpol oder Unterpol? Jede Therapie ist anders. Und dann vielleicht Nierenbecken, Stein, die Therapiemöglichkeiten ganz anders. Und dann obere Harnleiter. Therapie ist anders, Mitte anders und untere Harnleiter, Steintherapie ist anders. Und Stein Taşboyutu diyemedim hocam Größe ya. des Steins. Größer des Steins sehr wichtig, wenn die unter 7 mm, die Therapie ist nur konservativ, Flüssigkeit und Energietypum und zum Beispiel eine Alpha-Blocker, Tamsulosin, spontan Migration. Für die spontane Migration ist genug. In einem Monat 18% die Stein wegführen. Und über 7 mm ist die Lokalisation sehr wichtig. Wenn diese Stein in Harnleiter, ja, sollen Sie einen Ureterorhenoskopie durchführen und einen Stent einlegen. Wenn über 7 mm Stein ist, obere oder Nierenbecken, in Nierenbecken, gibt es Möglichkeiten, Extra Shock Wave Lithotripsy, SSBL. Und über 10 mm sollen Sie Ureterorhenoskopie und intrakorporeal Lithotripsy versuchen. Wenn zwischen 10 mm und 2 cm können Sie gerne flexible Ureterhenoskopie und Laser versuchen. Aber über 2 cm gibt es nur eine Therapiemöglichkeiten, percutane Nephrolithotomie oder Okay. offene Chirurgie. Vielen Dank. Ganz klare Erklärung. Herr Özyuvalı. Ja, Hocam, bu kısmı anladım. çözmem lazım. Haben Sie noch andere wichtige Informationen für mich? Andere wichtige Information. Ja, ich habe noch eine sehr wichtige Information, möchte ich Ihnen mitteilen. Frau Wo habe ich das notiert? Frau Müller, oder? Frau Müller hat mich angerufen. Die Patientin Thrombozytwerte ist ja. Frau Gerhild, Thrombozytwerte 15.100 pro Milliliter. 15.100. 15.200. 15.200 pro Milliliter Thrombozyten. Mikroliter, pro Pro mikroliter. Mikroliter. Pro Mikroliter Thrombozyten. Diese Wert deutlich erniedrigt und entspricht einer Thrombozytopenie. Die Ursachen der Thrombozytopenie ist Leukämie, aplastische Anämie, Vitamin B12 und Folsäuremangel, Infektionskrankheiten, Hypersplenismus, TP und TTP und Leberzirrhose, künstliche Herzklappen und ja, Welche Symptome erwarten Sie bei Thrombozytopenie? wir warten auf Hämatomen, wir erwarten Hämatomen, Nasenblutung, Zahnfleischblutung, spontane Blutung etwas und Hirnblutung. Ja, das kann sein. Okay, wie können Sie diese Patienten behandeln? Behandlung ist Grunderkrankung, Therapie. Trombozyt Haben Sie schon diese transfüsyon. Patienten untersucht? Nee, nee, habe ich diese Patienten nicht gesehen. Dann, was sollen Sie machen? Ja, ich muss diese Patienten einmal untersuchen und dann können wir ja weiter sprechen über diese Patienten, Ja. aber nicht so. Sie sollen hier vorsichtig sein. Der Prüfer oder die Prüferin fragt, wie können Sie diese Patienten behandeln? Ja, das ist ein Fall. Ja. Ich habe so gefragt. Aber normalerweise können Sie fragen, ja, wie behandeln wir Thrombozytopenie? Dann können Sie einfach sagen, ja, Hauptsache ist Grunderkrankungen, aber wir können Thrombozyten Transfusion oder Thrombozytenkonzentration geben. Aber wenn Sie diese Patienten Behandlung fragen, sollen Sie zuerst sagen, ja, ich sollte zuerst die Patienten untersuchen, die Laborwerte überprüfen, die Ursache so finden und bestmögliche Therapie so planen. Danach behandle ich diese Patienten. Ja. Manchmal macht der Prüfer oder die Prüferin so. Okay, vielen Dank für alle Informationen. Özellikle şeyle ilgili regelmäßig bulutmakla ilgili sorularımı boyamışım ama unuttum sormayı. Evet. Olabilir. Bu vakayla ilgili yani genel olarak her şey iyiydi. Size önerim işte miksiyon 5 verde ile ilgili olan soruları. Burada önemli olan o çünkü. Hani orada Hocam bir ürolojiyle ilgili olan soruları haftadan da. alamadım onların cevaplarını, sordum, onları da hasta cevap vermedi. Ekrem abi Ben benden şey soruları duymadım. istiyorsunuz. Çok özür dilerim. Benden tasvir istiyorsunuz ya abi. Hani şimdi daha strüktürel gidebilirsiniz diye ben size bırakıyorum. Hani hepsini söylerim atlanır diye çok şey yapmıyorum. Tamam. O yüzden Evet, yani o hani genel siz sorudan sonra daha spesifik sormanız lazım bu soruları. biraz Hasta unutabilir çünkü anikte söyleyemeyebilir. Siz daha geçiriyorum. spesifik mesela haben Sie Probleme beim Wasserlassen zum Beispiel haben Sie işte brennendes Gefühl oder Schmerzen beim Wasserlassen wie oft gehen Sie İşte zum hocam Wasserlassen ne gibi soruları çok iyi çalışmak lazım gerçekten. Yani mesela şu kitap olduğu gibi sadece soru ama inanın o kadar faydalı ki. Şöyle hiç hastayı boş bırakmamak lazım. Yani bilmesek bile habire sorulamak lazım. Yani hiç boş bırakmamak gerekiyor. Orada uygun soruyu şey yapamadım. Yani o cümle yapısını direkt ezberden söylemek lazım öyle. Yani bu vakayla ilgili size önerebileceğim şey onlar olur. hocam. Zaten onları fark edebilmeniz için anamnez sırasında size sormuş oldum. Nesibe abla buyurun. Şimdi kısa bir süre durduruyorum kaydı. Nesibe abla burada mısınız? Aa, Nesibe abla bugün burada değil. Tamam. Bugün Nesibe ablan oldu değil mi normalde? Bir dakika belki bir mesaj atmış. Evet, listede öyle gözüküyor. Tamam, bir mesaj gelmemiş. Tamamdır. O zaman Ali abi bir şey mi soracaksınız? Buyurun. Şeyi soracaktım ben. Bu hastaya ilaç verdi ya rahatlatmak için. Akut koroner sendromda da ara veriyoruz mesela. Bunu söylemek gerekiyor mu? İki Neyi taylüste. sordun? Taylüşte bu yaptı. O verirse. Söyleyebilirsiniz. Tamam onu Özellikle mesela yani akut koroner sendromda bunu söyleyebilirsiniz ama diğer ağrılı şeylerde çok söylemenize gerek yok. Ne yaptığınız zaten onlara gidiyor ya. Yani, ama akut koroner sendromda söyleyebilirsiniz. Zaten orada şey yaparken de söylüyorsunuz. Hani Vital diagnostiği söylerken işte ben zaten orada söylüyorsunuz yani Unterbrechung yaptım. Bazı insanlar en başta da söylemeyi tercih ediyor. Unterbrechung yaptım, işte EKG'sini yaptım, kan aldım, vital parametresini kontrol ettim. Sonra görüşmeyi devam ettirdim. Şimdi de bunları yapacağım diye. Ben mesela orada söylüyordum. Bazı insanlar en başta da söylemeyi tercih ediyor. Ama ben ağrı ile ilgili kesmelerimi hiç sunum yaparken söylemiyordum. Çünkü o görüşmenin içerisinde hani rutin olan bir şey yani. Hani hastanın şiddet ağrısı varsa verirsin. Ben onu özellikle belirtmiyordum. Şeye girmiyorlar değil mi? Mesela bu Bauchschmerzen'da tanı koymadan ağrı kesici verdim vermedim, bu Katniss'e polemiğine girilmiyor değil mi? Reaksiyonlar önemli burada. Yani giriliyor mu girilmiyor mu onu bilmiyorum. Buna girildiğine dair herhangi bir şey okumadım. Ama zaten insanlar bunu aşmış durumdalar. Yani tanı koyulmadan ağrı kesici verilmez gibi bir algı yok burada. Burada yok işte, ben de ona Ama düşündüm. Türkiye'de de biz tıp fakültesindeyken bunu böyle öğrendik. Sonra tabii ben hiç ağrıyla meşgul olmadığım için sonrasını bilmiyorum ama araştırmalarda da verilebileceğini söyleniyor yani. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, özür dileyerek belirtmek istiyorum. Ya tamam, klinikte bu şekilde anlatılıyor da fakültede. Ben ondan sonra asistan olarak gittiğimde hiç acilde falan yani muayeneden sonra her türlü veriliyordu yani. Hiç öyle bir şey yapılmıyordu. Acilde bekleyen hasta ağrı kesicisiz beklemiyordu yani. Öyle bir şey yok. Evet. Pratikte yoktu yani. Teorik olarak var, pratikte yoktu hocam. Tamam, teşekkürler. Yani şey deniliyor şimdi mesela, hani her şey elinizde zaten, ultrason, röntgen, hani ağrının karakteri değişse de zaten hani kliniği koymanızı çok etkilemeyecek, bu diğer şeyler elinizde olduğu için verilebilir deniliyor artık. Şimdi Nesibe ablaydı normalde yapacak ama olmadığı için hani ben kendim üreliteyazis vakasını yaparken hani neye dikkat ediyordum sorularda. Şimdi bu hasta zaten ağrıyla geliyor. Ağrıyla geldiği için klasik ağrı sorgulamasını yapıyoruz. İşte wo, haben Sie diese Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ist sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel haben Sie sich vielleicht verletzt? Hani diyebilirsiniz. Ya da haben Sie ein schweres Sache angehoben diyebilirsiniz. Sonra ist es das erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome diye sorabilirsiniz. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Gibi sorabilirsiniz. Hasta zaten en başta gelir gelmez ya çok şiddetli şımarsınım var, çok ağrı katlanamıyorum diyorsa orada hemen direkt sorun yani. Hani Vos'unu sordunuz, Zeitwan'ını sordunuz. Başka bir şey sormadan direkt Wichtaxin şımarsın auf einer Schmerzskala diye burada sorun. Ve şiddetli söyledi. 7 söyledi, 8 söyledi. Ya, Sie haben sehr starke Schmerzen. Kann ich Ihnen sofort ein Schmerz Mittel geben, wenn Sie möchten diyebilirsiniz ve istiyorsa da hemen orada haben Sie Allergie gegen bestimmte Medikamente, haben Sie schon heute für gegen die Schmerzen ein Schmerzmittel eingenommen sordunuz. Bunların cevabını aldınız. Hemen Schmerzmittel'ini verin, hastayı rahatlatın ve devam et. Yani hasta o çok şiddetli Schmerzen'im var, aa dayanamıyorum dediği an, başlangıçta böyle dediyse hemen o an bile sorabilirsiniz ve verebilirsiniz. Ama başlangıçta demiyor, siz şitarkı sordunuz o zaman diyor. Söylüyor Stark diye. Orada da hani bu reaksiyonu yapabilirsiniz. Ondan sonra yani bu 1,5 saattir bu şimersini var hastanın. Çok kısa süredir var olduğu için işte ve önceden de yok bu hastanın buna benzer Enlihe 5 verdisi. O yüzden Verstärkt faktör, Lindert faktör hani sormak burada çok da mantıklı değil. Yani 1,5 saatte adam ne gözlemleyecek? Sormak da büyük bir yanlış değil ama hani normalde çok gözlemlememiş olabilir. Ama yine de sorabilirsiniz. Ağrı ile ilgili bunlar. Şimdi burada işte Flanken Schmerzen diyor. Strahlen'ı tabii soruyorsunuz. O yüzden onu söylemedim şimdi ama işte Unterbauch, rechte Unterbauch Ausstrahlen olarak tarif ediyor. Şimdi bunun bir şekilde böbrekle alakalı olma ihtimali yüksek, değil mi? Öyle olunca ben demiştim ya size. Bauch Schmerzen'la ilgili tüm vakalarda işte Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang, Wasserlassen sorularını ben burada soruyorum. Yani vegetatif anamnez kısmında değil, burada soruyorum. Hemen Übelkeit, Erbrechen çünkü bunlar da çok sık görülüyor. Hani üroloji ile ilgili durumlarda. Sonra ben ilk Wasserlassen'ı soruyorum. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Sonra bunu ayrıntılandırıyorum. İşte, wie oft gehen Sie zum Wasserlassen? Müssen Sie auf in der Nacht zum Wasserlassen? Haben Sie bemerkt, wie viel Urin Sie haben normal Wie sonst oder mehr als sonst, weniger als sonst. İşte 100 cc ürünün var diyemeyecek sonuçta. Normal mi? Daha mı az, daha mı fazla? Hani bunu soruyordum. Ondan sonra gibt es blut im önce verhefalbe hatte üreyen gibt es blut im üreyen gibi. Bakın yani sıklığını, miktarını, gece olup olmadığını, rengini, kan olup olmadığını, bak bunların her birini sordum. Aynı zamanda işte Brennen des Gefühl, Schmerzen beim Wasserlassen, hani Dizüri, neredeyse miksiyonla ilgili tüm soruları sormuş oluyor oldum. Neredeyse bu hastanın zaten bunların hepsiyle ilgili şikayeti var bu arada. O yüzden bunları sormak önemli. Ondan sonra işte haben Sie Probleme beim Stuhlgang, hani bunu soruyorum. Tabii Fieber, Stuhlfroh, Nachweis, Kaschweis, onu burada da sorabilirsiniz. Hani vegetative anamneze de sorabilirsiniz ama ben burada soruyordum. Çünkü zaten bu Fiebrich diyor, bir de ayrıca tanınız şey olacak. Siz söyleyin. Bir öyle nefrit olacak. O yüzden onu da burada sorabilirsiniz. Ondan sonra vegetative anamneze geçiyorsunuz. İşte apatit, Gewicht veränderungen, Schlafstörungen, sonra Leiden Sie unter Brustschmerzen, Luftnot, Enge Gefühl, her sazı ne alakası var, örelitiyaz vakası edeceksiniz ama bunu lungun ve kalple ilgili sıkıntısı olup olmadığını her vakada soruyoruz yani vegetatif anamnezede. Burada önemli olan ne? Ginekolojik anamneze. Bu çünkü nispeten bizim hasta profilimize göre Düsseldorf'taki genç olan bir hasta. 45 hasta. Bizde çok kadın hasta var genelde. Hepsi menopozdalar. İşte birkaç tanesi böyle değil. Orada da özellikle öyle değiller. Çünkü o vakalarda onlar önemli. O yüzden. İşte mesela bu 45 yaşında olan bir hasta ginekolojik anamnezi sormamız gerekiyor. İşte Wann hatten Sie das letzte Mal die Monatsblutung? İşte ja bekommen Sie regelmäßig die Monatsblutung? Alles in Ordnung? Gehen Sie regelmäßig zum Frauenarzt? Das kann sein, dass Sie schwanger sind gibi. Hani bunları soruyoruz. Niye? İşte aslında bir sürü şey dışlanıyor bunları sormanızla. Adnexitis dışlıyorsunuz, ekstrauterin gravitate dışlıyorsunuz. Tabii bu soruları bunları dışlamak için soruyorsunuz. Tabii illaki laboratuvara ihtiyacınız oluyor olacak ama hani bunları burada sormanızı bekliyorlar ya da istiyorlar. O yüzden bunları sormak gerekiyor. Sonra devamında klasik zaten yani yine foie krankenler, basamak basamak hepsini sorguluyor oluyoruz. Hani sorular bu şekildeydi. Reaksiyonlar anlamında buradaki en önemli reaksiyon tabii ki ağrısı şiddetli olduğu için işte Schmerzmittel teklif etmek ve işte onu vermek, rahatlatabilmek için. Mesela Schmerzmittel teklif etmediniz, vermediniz. Hasta görüşme boyunca kıvranıyor. Çetin Hocam da burada yaptı. Aslında Ekrem Hocam vermişti ağrı kesici ama ona rağmen Çetin Hocam hep böyle huzursuzdu. Hatta ben birkaç ay Faruk okumuştum. Kıvranıyormuş yani böyle hani. Birkaç kişi şey demiş işte tanınızı koymadan ağrı kesici veremeyiz demiş. Hasta sonuna kadar kıvranmış. Aa, Hatta bir hemen etki göstermedi ya hocam, o yüzden. Çünkü aynen. acilde bilmiyorum, renal klinikle gelince hastaya adını sormaya bile korkuyorduk, hani öyle bir acıtı oluyor. Evet, haklısınız hocam. ne oldu? Ne diyordum ya? Ha, bir tane Erfaruk'ta hatta şey okumuştum yani. Doktorla hasta, doktor şey demiş yani tanınızı tam koymadan veremeyiz demiş. Hasta da kıvranmış şey boyunca artık odadaki pürifer doktora çabuk olun hasta ağrı çekiyor diye uyarmış gibi böyle bir şey okumuştum yani. Öyle korkmayın yani ağrı kesicisini verin hastanın. En önemli reaksiyon buydu. Başka bir reaksiyon bu hastada var mıydı? Çetin Hocam siz bir reaksiyon yaptınız mı başka? Yok hocam, reaksiyon yoktu başka. Değil mi? Ben de başka Sadece şeyde kız kardeşinin Ha, evet. Kız sadece kardeşi onda var. meselesinde. Orada mesela ben şöyle diyordum. İşte kız kardeşinin sürekli temizlik yaptığını, işte her şeyin temiz olmasını istediğinden falan filan bahsediyor. Ich verstehe, dass sie sich ihre Schwestern Sorgen machen. Yani kız kardeşiniz hakkında endişelenmenizi anlıyorum. Ama leider habe ich ihre Schwester nicht untersucht. Ich empfehle Ihnen, dass Ihre Schwester zum Hausarzt oder ihre Hausarzt besucht, eine richtige Diagnose und bestmögliche Therapie zu erhalten, diyordum. Hocam, özür dileyerek en çok zorlandığım şeylerden birini sormak istiyorum. Psişologi mi, suşologi mi, bunun doğrusu nedir? Benim alşıprahi maalesef hiç doğru değil. O yüzden şeye sorabilirsin. Google Translate abi, yani yazıp oradan okutturabilirsin. Ben onu bunu defalarca kere yaptım. En az 20 kere 30 kere yapmışımdır ama yine de doğru söyleyemiyorum. Psikiyatri diyorum ben. Ama onlar psikiyatri gibi bir şey diyorlar, yani gerçekten söyleyemiyorum. Ama ben böyle deyince anlıyorlar karşı taraf. O yüzden çok da zorlamadım kendimi. Şimdi sen gastroenterologlar şeyde hospitasyon mesela direkt şole doh diyorlardı. Şole doh şeyle. Şole doh holitiazis. Hani böyle kaba kaba da söylüyorlardı. Ama şimdi mesela burada bakıyorum hole doh holitiazis diyorlar. Ama yani ineremedisinden şole doh diyorlar. Mesela Abi. sen klinikte ben şöyle hiç P harfi yok gibi anlıyorum. Suşologi. Suşiatris. Böyle yani hiç P yok duymuyorum ama burada bakıyorum YouTube'da da baktım. P su diyor ama duymuyoruz onu biz. Artık anlıyorlarsa karşı taraf. Ben o kadar takılmıyorum buna ya. Karşı taraf Hocam benim bir de söyledim anlıyorsa sorun yok. lungen fibrosis diye geçmiş şeyde de protokollerde acaba COVID'e bağlı komplikasyon sık olduğu için mi öyle yazmışlar? Ya da hasta bunu nasıl tarif etmiş? Mesela ChatGPT'ye falan sordum. Hasta sadece tarif edebiliyor. Lungen fibrosis yerine bir direkt kelime yok. Bununla Ben alakalı de bir şey bunu, yok. evet, ben de bunu şey diye okumuştum. Bu COVID'in uzun dönem yan etkileri oluyormuş ya, ne deniliyordu ona hatta? Mitlermiş. Anxiety COVID-19 mi? Uzun süreli COVID-19 mi? Yani Covid. COVID-19 bitiyor normalde ama onun etkileri sürüyor. Etkilerine hala sahip, işte müdahalet, Belastung abhängige Luftnot, Leistung Verminderte Leistungsfähigkeit gibi, hani bu tarz şikayetleri ne diyordu ya, Lungen COVID-19 mi, Lungsaitige COVID-19 mi, öyle bir şey. Hatta bunu sormuşlar Tile 3 kısımda, hani bu nedir gibi. Lungen fibrosis'ten ziyade böyle bir şey okumuştum. Bir hocamız bir şey söyledi sanki, ben tam duyamadım. Ben söyledim herhalde Sümeyra'cığım. Long COVID, o Almanya'da da herhalde Long geçiyor. COVID. Çünkü geçen bir dizi izliyordum da, Der Berg Doktor. Belki biliyorsunuzdur. Orada da bir şeyde bir bölümde bunu işlemişlerdi. Aynen dediğin gibiydi hasta. Ama orada da Almancasını değil de İngilizcesini söylemişlerdi. Long COVID desek de herhalde herkes anlayacaktır. Evet, bu long COVID ha. Bu şekilde sormuşlar. Neyini sormuşlar? Bu ne işte, semptomları neler oluyor gibi, böyle bir erfaruk okumuştum. Lungen fibrosis'ten ziyade. Bir de Sağ olun. hocam son olarak mesela bu hasta direkt başta flank şimersin dedi ama yani gerçekten bize bu vaka flank şimersin diye gelir mi? Yani halk dilinde flankı kullanırlar mı? Vallahi bir fikrim yok. Ya bu vaka mesela Nasıl böyle geliyor gelmiş. bilmiyorum. Direkt. London diye mi der acaba? London. Plank demez de. Lendenberay. Lendenberay işte. Lendenberay Schmerzen. Ben öyle diyorsa da o zaman şunu sormak lazım. Wo genau haben Sie in der Mitte oder lateral Seite gelebilir mi bilmiyorum. Yok onda değil. Rechts Seite. Rechts Seite oder Links links Seite. Ha, o şekilde sorulabilir. Evet. Seite. Rechts Seite Oberes Bauch gibi diyebilir O bana. direkt öyle tarif etmez muhtemelen. İHB işte Lenden Schmerzen gibi bir şey der belki. O zaman size sorarsınız. Wo genau haben Sie diese Schmerzen in der Mitte? Rechtsseitige oder linksseitige? O der ki rechtsseitige. O zaman sen düşersin ki bu flank Schmerzen. Yok elini koyarsa sıkıntı yok ama elini koymadan tarif edilirse zor. Evet. Öyle. Ben bu hastaya Teil 1 kısmında söylerken Harnleitenstein-Leiden diyordum. Teil 2 kısmında yazarken ürolitiyazis yazıyordum. Sonuçta taşın tam olarak nerede olduğunu bilmediğimiz için, hani genel tanım olması için ürolitiyazis diyordum. Diferansiyel diagnoz olarak da işte piyelonefritis denilebilir. İşte akute şup desmorbus Crohn's denilebilir. Bazı insanlar apandisit istiyorlar. Rexaitige, Unterbauchschmerzen var ya, Ausstrahlung. Sonuçta o denilebilir. Ve kadın olduğu için işte adnexitis, ovaryal torsiyon, extrauterine gravidität gibi, hani bunlardan işte herhangi biri söylenilebilir. Hangisini söylemeyi tercih ediyorsanız yani. Öyle. Ben de galiba pyelonefritis ve akutes şupu söylüyordum diye hatırlıyorum. Diferansiyel diyagnoz olarak, ama bunların her biri vardı yani diğer notlarda da. Öyle. Bu vakayla ilgili hani bana sormak istediğiniz, benim çalışma sürecimle ilgili bir soru varsa ben cevaplayabilirim. Ama kendisi olarak da Ekrem Hocama sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yok galiba. Tamam. O zaman kaydı durdu.